ohne Moos nichts los. Kennen Sie diesen Spruch? Moos ist in der Umgangssprache ein Synonym für Geld. Der Spruch bedeutet: Ohne Geld kann man nicht viel machen. In unserem Spezial geht es in diesem Monat um die Bank, das Konto und natürlich das Geld. Sie hören zwei Dialoge zum Thema, können neue Wörter aktiv üben und testen, ob Sie die Gespräche auch verstanden haben. Da die Art zu zahlen in vielen Ländern verschieden ist, geben wir Ihnen auch dazu ein paar interessante Informationen. Viel Spaß nun beim Hören, Sprechen und Üben.